Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Meine Mutter hat mir angerufen. Boah, deine neue Show ist klasse und überhaupt. Ich habe sie schon in iTunes abonniert. Super. Ja, das könnte meinem Vater nicht passieren. Ja, meinem Vater auch nicht. Der schaut sich das nur aus der Entfernung an mit argwöhnischem Blick. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Shooting, die Show mit den hochwertigen Überleitungen. Oh ja, die hochwertigen Überleitungen. Das Hallo Chris. Ja. Hallo Boris, ja, das ist immer so ein Thema mit diesen Überleitungen. Aber ich glaube, wir werden besser. Ich glaube, dieses Mal in dieser Folge, da ist alles perfekt. Meinst du? Ja. Also, wer sich jetzt wundert, wer diese zwei Typen hier sind und um was es hier geht. Es geht um Fotografie im Allgemeinen, im Speziellen um Digitalfotografie. Und ihr könnt diesen Podcast auf unserer Website hören, auf www.happyshooting.de. Einfach auf den entsprechenden Play-Knopf drücken. Oder ihr könnt ihn abonnieren. Das ist viel besser. Für umsonst natürlich. Da gibt's für kostenlos. Du hast es schon wieder gemacht. Ah, gratis, kostenlos. Meine Güte, ja. Und deine Bildung war umsonst, aber meine war kostenlos. Naja, stimmt auch nicht ganz. Naja, nee, also abonnieren ist klasse, weil das hilft uns auch wieder irgendwie besser einzuschätzen, was denn da draußen so los ist. Und auch euer Feedback hilft uns natürlich. Abonnieren könnt ihr den mit zum Beispiel iTunes oder WinPodder. Oder, was gibt's noch? Juice. Es gibt sogar Programme für Pocket-PC. Das stimmt, auch. Das ist dann auf deinem Ensonic-Podcast immer wieder mal Thema. Weil ich mache ja auch einen Podcast, zu finden unter ensonic.potspot.de, ist auch verlinkt von happyshooting.de. Und da habe ich gerade einfach mal ein paar Sendungen zurückblättern, habe ich zwei Programme vorgestellt für einen Pocket-PC, mit dem man direkt quasi unterwegs, wenn man jetzt GPS oder UMTS Flatrate hat, ist das ja kein Problem, sich auch im Urlaub halt die aktuellen Folgen runterladen kann und anhören kann. Ja, sehr praktisch. Jetzt warten wir noch, bis diese neuen Player rauskommen, die MP3 Player mit eingebautem WLAN und dann ändert sich alles wieder. Na gut, ihr könnt und sollt uns Feedback hinterlassen auf info@happyshooting.de, das ist unsere E-Mail-Adresse, auf der Homepage www.happyshooting.de könnt ihr uns sogar eine Sprachnachricht hinterlassen, wenn ihr ein Mikro an eurem Rechner angeschlossen habt. Mhm. Dann gibt es auf der Website noch eine Kommentarfunktion, auch da freuen wir uns immer richtig toll drüber. Und letztendlich noch auf podster.de, da könnt ihr auch nochmal Kommentare hinterlassen. Dürft uns gerne auch Sternchen geben. Und dürfen übrigens auch gerne nicht nur Kommentare sein, sondern dürfen auch gerne Vorschläge sein, was ihr gerne hören wollt. Aber natürlich. Ob wir zu technisch sind, ob wir zu oberflächlich sind. Ja, und da haben wir auch gleich noch eine Hörerfrage. Was gebraucht wird. Aber zuerst mal legen wir noch kurz nach. Genau, die Themen erstmal. Ach so, ja, lass uns als mal. Als Übersicht. Oh, das vergessen wir immer wieder. Also heute soll es gehen um eine kleine Kaufberatung, also nämlich eine Point-and-Shoot oder eine DSLR, also sprich eine kompakte Digitalkamera oder eine digitale Spiegelreflexkamera. Richtig. Es soll gehen um Schärfentiefe, Tiefenschärfe. Genau, und dann geht's noch um das Thema Rahmen für die Bilder, aber da reden wir dann nicht über, wie hänge ich die Bilder am besten an die Wand, sondern da geht es dann ein bisschen mehr wieder in Richtung Bildkomposition. Ganz genau. So, und bevor wir jetzt aber in die Themen einsteigen, ganz kurz noch die Hausaufgaben. Zum einen in Folge 4, da haben wir so ganz schlau dahergeredet über Bokeh, was man bezeichnet damit diese Unschärfe bei Bildern, die mit weit offener Blende gemacht wurden, die, also quasi, wenn man den Hintergrund ein bisschen unscharf macht. Und ja, wir hatten recht, Bokeh ist ein japanisches Wort und ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut, was es denn wirklich übersetzt heißt. Ah, das heißt auf Japanisch schlicht und einfach unscharf verschwommen. Ach nein. Ja. Ja gut, hätte man drauf kommen können. Hätte man eigentlich drauf kommen können, genau. Dann hat man noch eine Frage von Mike Gornick per E-Mail kam die, glaube ich. Genau, ich lese sie mal vor. Lies mal vor. Er schreibt, ich habe jetzt die Möglichkeit in RAW, also RAW, TIFF oder JPEG die Bilder zu speichern. Doch welches Format lohnt sich für einen Hobbyfotografen wie mich? In der Beschreibung der Kamera wird nämlich der Punkt irgendwie übersprungen. Hat er recht? Ja, da hat er recht. Das ist oft einfach vorausgesetztes Wissen. Es ist ein bisschen schwierig, da jetzt eine kurze Antwort drauf zu geben, weil auch da könnte ich jetzt wieder 2 Stunden drüber reden. Aber die letzte Sendung war so lang, ich glaube, diese müssen wir einfach ein bisschen kürzer halten, sonst steigen uns die Leute aufs Dach. Ja, es gibt per Standard sind diese Kameras meistens auf das sogenannte JPEG-Format eingestellt. Und das ist eigentlich schon ganz gut. Das hat einige Vorteile. Und zwar einer der großen Vorteile ist, es ist sehr klein im Vergleich zu den anderen Formaten. Klein, also die Dateigröße meinst du? Die Dateigröße ist sehr klein. Nicht die das Bilder heißt, natürlich. Man kriegt also auf so eine Speicherkarte einfach mehr Bilder drauf. Es ist ein komprimiertes Format und zwar ein sogenanntes verlustbehaftetes komprimiertes Format. Das heißt, dass das Bild ein paar nicht ganz so wichtige Informationen, einfach, die werden einfach weggeschmissen. Das Bild wird dadurch leicht verändert, aber man sieht es meistens bei Fotos nicht. Speziell wenn man doch auf den Kameras heißt es dann meistens Feineinstellung, JPEG fein oder JPEG grob. Ja, oder so 3 Sterne, 5 Sterne, sowas in der Kante. Genau. Ne? Ist eigentlich so das Standardformat. Ich benutze das auch relativ häufig, weil es ist dann hinterher einfach. Es geht schneller, wenn man es am Rechner bearbeiten will. Man lädt das Bild in den Rechner und der muss nicht so viel Daten lesen. Und ja, man kriegt also wirklich einiges mehr drauf auf die Speicherkarte. Im Gegensatz dazu gibt es das TIFF-Format, was viele Kameras auch anbieten. TIFF ist ein völlig unkomprimiertes Format, beziehungsweise es gibt so eine Variante mit leichter Kompression, aber das kommt alles nicht an JPEG ran. Da hat man den Vorteil, dass durch die Kompression, selbst wenn eine drin sein sollte, keine Daten verloren gehen. Das heißt, man hat wirklich das richtige Bild. Aber JPEG und TIFF werden, bevor sie auf die Speicherkarte geschrieben werden, werden die Bilder, die da vom Kamerasensor aufgenommen werden, die werden dann schon nochmal ein bisschen bearbeitet in der Kamera. Das sieht man gar nicht, aber da wird ein bisschen was mit den Farben gemacht und mit den Kontrasten. Und da hatten wir in einer der vergangenen Sendungen mal drüber geschnackt, ja, genau, dass dann in der Kamera versucht wird, schon scharf zu schalten, genau, und ein richtig poppiges Bild zu machen. Und das ist meistens so, zumindest bei den JPEG-Bildern ist es fast immer so, dass die Kamera da schon irgendwas getan hat. Bei den TIFF-Bildern kommt dann ganz speziell auf die Kamera an, ob man es ein- oder ausschalten kann. Oder dann eben, sagen wir mal, der König des Ganzen ist dann das RAW-Format. RAW heißt bei Nikon, glaube ich, NEF-Format. Und die haben verschiedene Namen, diese Formate. Aber im Prinzip ist das wirklich dann das 1:1 Abbild vom Kamerasensor. Also es ist genau genommen, ist es auch gar kein Bild. Das ist das, was viele immer verwechseln. Die sagen immer, warum kann ich jetzt das Bild, von was ich mit der Kamera gemacht habe, nicht mit der Software von dem anderen Kamerahersteller öffnen zum Beispiel. Das ist gar nicht irgendwie bloße Boshaftigkeit, sondern das ist unter Umständen, das ist kein Foto, was man da hat, sondern es sind wirklich die einzelnen Bildpunkte vom Sensor. Und da muss man jetzt wieder wissen, dass auf dem Sensor eigentlich gar nicht ein Bild entsteht, sondern eigentlich nur eine Rasterung von verschiedenen Farben dieses Bildes. Und die kann wieder von Hersteller zu Hersteller natürlich anders sein. Die benutzen andere Sensoren oder sie benutzen die Informationen ein bisschen anders, speichern das ein bisschen anders, noch Zusatzinformationen, welche Blende, welches Objektiv und so weiter. Das ist alles da drin reingepumpt. Und nun macht sich Nikon natürlich nicht unbedingt die Mühe herauszufinden, was Canon da alles noch reinspeichert. Also unterscheiden sich die Formate. Und dann braucht man halt entweder eine etwas teurere Software wie PaintShop oder Photoshop, die mehrere Formate lesen können, oder man benutzt eben immer die Software des Herstellers. Ja. Der rechnet daraus erst ein Bild am Bildschirm und dann hat man stehen am Tür und Tor offen. Genau, und dieses RAW-Format, wer da ein bisschen technisch ambitioniert ist, soll da ruhig mal reinschauen. Da hat man dann schon noch ein paar mehr Möglichkeiten damit. Da kann man zum Beispiel den Weißabgleich nachträglich noch machen. Man kann einige Sachen in puncto Bildkontrast und Schärfung nachträglich noch einstellen. Bisschen Belichtung korrigieren kann man auch noch. Bisschen sogar Belichtung korrigieren, sogar so weit, dass man sagt, wenn man jetzt irgendwas an der Blendenstufe überbelichtet hat, das kann man zum Teil noch tatsächlich retten. Und das ist schon ganz hilfreich, vor allem wenn man noch nicht so ganz das raus hat mit dem Belichten und die Kamera noch nicht so genau kennt, da ist das dann durchaus sinnvoll. Oder wenn man wirklich das Beste vom Besten haben will, dann ist kann man damit schon was machen, aber die Bilder werden unglaublich groß und es dauert unheimlich lange zum Teil, die dann zu bearbeiten. Ja, also, man braucht schnelle Rechner, viel Festplattenplatz. Genau. Und das, so weiter. Das einfache Antwort für einen Hobbyfotografen wie Mike, wie er sich selber nennt, würde ich sagen, nimm JPEG. Und wenn du in eine knifflige Situation kommst, wo du sehr hohen Kontrastumfang hast, also sehr hellen Himmel mit einem dunklen Wald unten drunter oder solche Spielereien hast, wo das sehr schwer ist, ein vernünftig belichtetes Bild hinzukriegen, da würde ich RAW nehmen und dann mir die Mühe machen, am Computer das Beste rauszuholen. Genau. Einverstanden? Klingt gut. Klingt gut. Prima. Ist so, dann tauchen wir jetzt doch gleich mal in die Themen ein. Genau, erstes Thema, Point-and-Shoot, also Kompaktkamera gegen digitale Spiegelreflex. Mhm. Chris, jetzt erzähl mal. Es kommen bei mir immer wieder Kollegen rein und sagen, du hast doch so eine tolle Kamera. Habe ich in den vergangenen Folgen schon erzählt. Denke ich mir wirklich nicht aus, passiert tatsächlich. Auch häufiger, als ich das gerne hätte. Und dann fragen die mich ja, und was soll ich jetzt kaufen? Ich will aber nicht mehr als so und so viel 100 Euro ausgeben. Reicht also nicht für eine Spiegelreflex. Wo also ist jetzt der Nachteil bei so einer kompakten? Oder auch der Vorteil? Vorteile, also die haben beide Vor- und Nachteile. Und ich denke, das ist immer eine persönliche Entscheidung. Also gehen wir mal ein bisschen durch die einzelnen wirklich großen Unterschiede. Also Punkt 1 ist, bei einer Kompaktkamera kann man das Objektiv nicht wechseln. Das heißt, bei einer Spiegelreflex kannst du einfach sagen, okay, ich brauche jetzt was mit einem super Telebereich oder ich brauche einen super Weitwinkel oder ich brauche ein spezielles Makroobjektiv. Und dann gibst du da Geld aus, weil billig sind die auch nicht. Mhm. Und kannst dann aber wirklich für das spezielle ein Objektiv benutzen, das für das entsprechende Einsatzgebiet optimiert ist und damit natürlich rein technisch schon mal eine höhere Qualität rausholen. Da hält dir natürlich der Kompaktkamerakäufer entgegen, ja, aber guck mal, hier ist ein Dreifach-Zoom drauf und ich habe einen Makromodus. Klar. Und ich habe eine Lichtstärke von 2,4. Ja, aber das ist genau dieses Problem. Dann hast du nämlich ein Objektiv, was alles super können muss. Ich erinnere mich dran, früher, als ich klein war, da hatten wir diese Kompaktanlagen, das waren so diese Stereoanlagen mit Plattenspieler, Kassettenrekorder und Radio, die so ein Rauchplexiglasdeckel hatten. Und da war immer irgendwas davon eben nicht so gut. Also ich habe dann mir dann immer meine Stereoanlagen lieber so aus einzelnen Komponenten zusammengestellt und da dann einfach geguckt, bei dem Hersteller sind die Kassettendecks besser und so. Aber im Prinzip ist das Gleiche mit diesen Objektiven. Du hast ein Objektiv, was alles kann. Das kann dann alles wahrscheinlich irgendwie ganz ordentlich, aber eben nichts richtig. Mhm. Und wobei man durchaus gute Ergebnisse erzielen kann. Oh, aber natürlich. Was ich immer gerne entgegenhalte, ist, wenn die dann mit so einer kompakten ankommen, von einem anderen Kollegen oder ich habe meine zufällig dabei, dann sage ich, ja, guck mal, dein tolles Dreifach-Zoom, mach doch mal so weitwinklig wie geht. Mhm. Und dann stellt er sich in die Ecke von dem Büro in der Firma und ich sage dann, guck mal, was du alles draufkriegst. Mhm. Und dann drücke ich ihm meine Spiegelreflex in die Hand und sag, jetzt mach hier mal so weitwinklig wie geht. Und hab dann natürlich einen Weitwinkel drauf. Und dann geht die Kinnlade auf. Das ist böse. Naja, nee, ich meine. Also man ist einfach flexibler. Klar, der Vorteil ist natürlich, du musst dir keine Objektive kaufen. Und du hast es immer dabei. Du hast immer so die komplette Bandbreite dabei, auch wenn die vielleicht dann im Weitwinkel und im Zoom-Bereich, im Telebereich nicht ganz so extrem weit gehen wie dann spezialisierte Objektive. Aber du hast das alles in einem kleineren Paket und musst dann nicht so mit Kameratasche und sowas Großes mit dir rumschleppen. Hm. Dann das nächste Ding ist, hat auch wieder ein bisschen mit der Brennweite zu tun. Die Sensorgröße. Das hat mit zwei Sachen zu tun, Brennweite und Bildrauschen. Hat man in der letzten Folge schon mal. Kleiner Sensor bei Kompaktkameras und der ist wirklich so klein wie ein kleiner Fingernagel. Also es ist unglaublich, wie winzig diese Sensoren sind. Ja. Und bei der digitalen Spiegelreflex haben wir dann doch schon wesentlich größere Formate. Da haben wir auf der Website, hast du das schon, ja, das hast du schon hochgestellt, auf der Website diesen Vergleich der verschiedenen Sensorgrößen. Genau, dass man das mal vor Augen hat quasi. Bild, dass man das wirklich mal sieht. Also das hat zur Folge zwei Dinge. Nummer eins, das Bildrauschen bei kleinen Sensoren ist bauartbedingt einfach höher, weil da sind die einzelnen Pixel viel kleiner und dadurch muss dann auch mehr verstärkt werden und die Auflösung rein helligkeitsmäßig ist nicht ganz so fein wie bei einem größeren. Und damit relativiert Pixeln. damit relativiert sich diese große Lichtstärke, weil die Leute sagen immer, oh, wenn ich jetzt für die Spiegelreflex ein Objektiv kaufen soll mit einer Lichtstärke von 2,4, 2,2, was einige Kompakte haben, das kostet Unsummen, das ist richtig teuer. Und dann sagen die aber, dann ist die Kompakte doch viel besser, da kann ich doch bei dunklen noch Foto machen. Stimmt nicht, ja, weil der Sensor nämlich so wahnsinnig klein ist, braucht der auch enorm hohe Lichtstärken, um überhaupt noch ein Bild zu bekommen. Und es ist natürlich deutlich einfacher für so kleine Objektive eine hohe Lichtstärke zu erreichen, weil die Lichtstärke hängt mit dem Durchmesser zusammen. Das werden wir vielleicht auch nochmal genauer erklären. hängt mit dem Durchmesser zusammen im Verhältnis zu der Brennweite. Und das ist bei sehr, sehr kleinen Durchmessern, die man für so einen kleinen Sensor nur braucht, natürlich einfacher zu erreichen. Man braucht weniger Glas im Durchmesser. Mhm. Und wenn ich jetzt einen großen Sensor habe, brauche ich auch ein großes Bild hinten auf dem Sensor. Ergo brauche ich ein richtig großes Objektiv vorne. Und wenn ich dann eine hohe Lichtstärke haben will, dann muss der Durchmesser entsprechend gewaltig werden. Brauche ich wieder mehr Glas, wird wieder richtig teuer. Groß und schwer. Genau, aber diese hohe Lichtstärke bei den Kompakten ist halt Augenwischerei, weil sie nutzt im Endeffekt nichts, weil der Sensor das gerade mal als Minimum überhaupt braucht, um dann auch noch scharf stellen zu können, weil das läuft auch alles über den Sensor und solche Geschichten. So, und das andere, was jetzt an dieser Stelle noch reinspielt bei der Sensorgröße, ist die Brennweite. Wenn wir jetzt mal, ja, für eine Spiegelreflexkamera haben wir sowas, das sogenannte Normalbrennweite ist dann irgendwo im Bereich 50 mm. Das ist so das Standardobjektiv. Das bezieht sich auf die Diagonale von dem Sensor im Prinzip. Und jetzt schauen wir mal die Brennweiten an für so kleine kompakte Kameras oder kleine Sensoren in den Kompaktkameras. Und da haben wir dann plötzlich mit winzigen Normalbrennweiten zu tun. Also um das gleiche Bild im gleichen Größenverhältnis, gleiche Perspektive rauszubekommen, braucht man da entsprechend eine wesentlich kleinere Brennweite. Und da reden wir plötzlich von 6 mm. Ja, weil der Sensor so klein ist, genau, dass man wirklich nur 6 mm braucht, um es auszufüllen. Genau. Und das hat jetzt eine ganz direkte Auswirkung auf die Schärfentiefe in dem Bild. Da kommen wir nachher noch mal ein bisschen drauf. Die Schärfentiefe, also der scharfe Bereich im Bild, der ist nämlich auch massiv abhängig von der Brennweite, die man benutzt. Wenn man kleine Brennweite benutzt, auf einer Spiegelreflex zum Beispiel, wenn ich da das weitwinkligste, was ich habe, ein 17 mm Objektiv drauf mache, dann kann ich fast davon ausgehen, dass ich bei fast jeder Blende einfach von vorne bis hinten fast alles scharf habe. Mhm. Und bei 6 mm, bei einer kompakten Kamera, ist es noch viel extremer. Das heißt, man hat damit einfach alles scharf. Das ist super klasse für bestimmte Arten von Aufnahmen, aber wenn man ein schönes Porträt machen will, und den Hintergrund halt so unscharf machen diese will, typischen Schnappschussbilder einfach. Genau, wird es schwierig. Dafür ist es halt optimal. Und dann haben wir natürlich noch das Ding der Einstellmöglichkeiten. Also wenn jemand so wie ich so ein bisschen ein Kontrollfreak ist, der wirklich dann irgendwie der Kamera genau sagen möchte, was sie gefälligst zu tun hat und sich da keiner Automatik ausliefern möchte. Die viele Kompakte sind gleich mal immer erstmal auf Automatik oder zumindest einigermaßen begrenzt in dem, was man einstellen kann. Also von Hand die Blende oder die Belichtungszeit oder den Weißabgleich oder was weiß ich noch alles, die ISO-Werte einzustellen. Ich habe da lieber die Kontrolle drüber. Ich diktiere gerne der Kamera, was sie zu tun hat. Ja, ist auch so. Ich habe auch jetzt erst wieder gelesen, rein zufällig, weil ich mich mal mit der Blende beschäftigt habe, dass tatsächlich viele kompakte Kameras gar nicht so wahnsinnig viele Blendenstufen kennen. Oh also ja, wenn du an der Spiegelreflexkamera, egal ob analog oder digital bist, dann hast du unheimlich viele Blendenstufen von eben das, was das Objektiv als Offenblende hergibt. Also ich sag jetzt mal, es fängt irgendwo bei 2,8 oder 3,5 sowas in der Regel an. Mhm. Und dann hat man unheimlich viel Zwischenstufen bis 16, 32 und noch viel, viel höher. Und bei den kompakten Kameras ist es häufig so, dass die nur so 3 oder 4 Stufen überhaupt tatsächlich kennen. Die ganzen Zwischenstufen da eigentlich nicht mehr. Das heißt, die versuchen in der Automatik immer ein bisschen zu spielen mit Belichtungszeit und mit Blende, haben aber nicht so wahnsinnig viele Kombinationsmöglichkeiten. Das heißt, wenn die mehr Licht brauchen, dann müssen die zum Beispiel die ISO hochsetzen und dadurch erhöht sich wieder das Bildrauschen. Ja. Ganz genau. Also es wird halt immer irgendwie kompensiert, aber die Blende, die klingt halt immer ganz toll, aber so viele Möglichkeiten hat sie eigentlich dann doch nicht an der Stelle. Nach wie vor, also trotzdem, das klingt ja hier schon fast, als ob wir diese Kompaktkameras schlecht machen. Die sind klasse, die können viel. Ich fotografiere auch ab und zu mal mit der Kamera in meinem Handy. In vielen Situationen ist das ja völlig, völlig ausreichend. Vor allem sind die schön klein und handlich. Da kommen wir zu den Vorteilen. Ne? Also, ich meine, nicht umsonst verkaufen sich die ja ziemlich gut und nicht umsonst gibt es auch ziemlich teure kompakte Geräte, weil es natürlich auch recht teuer ist, so kleine Geräte zu bauen, die dann trotzdem eine recht gute Qualität bringen. Und der Vorteil ist wirklich, du steckst das Ding in die Hosentasche oder in die Jackentasche und hast es echt immer dabei. Ja. Also so im Urlaub, klasse. Ich habe ja auch in der ersten oder zweiten Folge was, glaube ich, drüber gesprochen, dass ich gerne mit der Kompakten irgendwelche Bilder mal einfach vorteste, weil die habe ich dabei und wenn ich dann doch nochmal das richtige Bild machen will, entweder habe ich die Spiegelreflex dabei, die analoge dann, oder ich komme halt nochmal dahin und mache dann das richtige Bild. Ist schon toll. Und was übrigens auch super ist, du hast bei vielen Kompakten so einen Makromodus. Da kannst du unheimlich nah an irgendwelche Details rangehen. Kann man tolle Sachen machen, so Pupille fotografieren oder kleine Käfer fotografieren. Das kann richtig gut kommen. Also im Bereich der Möglichen, was das Objektiv halt schafft. Aber so, ich sag, für eine Ausbelichtung auf 10x15 wieder gesagt, ist das völlig okay. Vor allen Dingen, wenn man noch ein bisschen Bildbearbeitung vielleicht ransetzt. Und was sie natürlich meistens können, Video mit Ton. Ja, das, da kann, das kann das, die Spiegelreflex nicht. Das kann auch keine Spiegelreflex so richtig. Nee. Naja. Also so tobende Hunde oder Kinder, ja, da ist man mit der Kompakten auf der richtigen Seite. Ja, der Hauptgrund, warum ich eigentlich wenig mit einer Kompaktkamera fotografiere, ist wirklich das Thema Schärfentiefe. Also die Tatsache, dass ich ein ganz wichtiges kompositorisches Stilmittel nicht zur Hand habe, nämlich zu entscheiden, wie viel vom Bild will ich denn scharf haben, wo möchte ich denn meine Schärfe hinlegen, sondern ich habe einfach immer alles scharf. Das ist für mich ein ganz wichtiger Grund. Da hat man, glaube ich, auch in Folge 4 drüber geredet, zum Thema unscharfe Hintergründe bei Porträts. Und ich denke, da sollten wir noch mal ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Genau, da hatten wir schon kurz erwähnt, dass es drei wichtige Faktoren gibt, nämlich die Blende, die Brennweite und die Entfernung. Zum Motiv, was ich fotografieren will natürlich. Ja, und die hängen halt direkt miteinander zusammen. Also ich versuche das mal von vorn nach hinten aufzurollen. Nehmen wir mal die Blende. Also grundsätzlich gilt, je weiter ich die Blende öffne, also je kleiner der Blendenwert wird, also sagen wir mal von 3,5 auf 2,8 oder von 2,8 bis runter auf 1,4, solche Geschichten, je weiter ich die Blende öffne, desto weniger Schärfentiefe habe ich. Das heißt übrigens, ich habe nachgeguckt, offenbar tatsächlich Schärfentiefe und nicht also etwa, wie man häufig sagt, Tiefenschärfe. Ich kenne es noch irgendwie als beides und da war immer so eine leichte Kontroverse. Ja, es gibt da auch reichlich Diskussionen in den Foren, weil eigentlich geht es ja darum, die Schärfe, wie tief sie im Bild zu sehen ist und nicht, wie scharf die Tiefe ist. Also naja, es ist auch wurscht. Also ich sage halt Schärfentiefe. Na gut. Und also je weiter man die Blende aufmacht, desto schmaler wird der Bereich, in dem ein Motiv scharf abgebildet wird. Also stelle ich dich zum Beispiel vor mich hin und ich halte die Kamera vors Auge und visiere dich direkt an ins Gesicht, dann kann es jetzt passieren, wenn ich jetzt so ein tolles Objektiv habe mit einer Offenblende von 1,4 oder sogar 1,2, dass ich auf deine Nasenspitze scharf stelle. Und deine Augen sind schon ziemlich unscharf und deine Ohren sind schon richtig unscharf. So schmal kann der Bereich werden. Also wir reden hier von unter Umständen Millimeter oder weniger. Wir reden von Millimetern. Und das macht es auch richtig schwer. Also die Leute kaufen sich gerne richtig lichtstarke Objektive. So nennt man das, wenn die Blende sehr weit aufzumachen geht. Also sehr kleine Werte möglich sind. Und die kaufen sich das und sind dann enttäuscht, dass sie dauernd unscharfe Fotos haben. Das ist aber klar, weil wenn man frei Hand fotografiert und ich visiere jetzt einen Hund, ein Kind oder irgendein bewegtes Motiv an, zwischen dem Zeitpunkt, wo die Kamera scharf gestellt hat und dem Auslösen, kann sich das Motiv um 1-2 Millimeter nach vorne oder hinten bewegt haben. Oder man selbst hat sich ein bisschen bewegt, einfach ein bisschen nach vorne, nach hinten geschwankt. Das, so still kann kein Mensch halten. Schon ist das Bild unscharf. Es ist wirklich, es ist krass, absolut krass. Also das muss man richtig, richtig üben. Also je weiter auf die Blende, desto weniger auf dem Bild wird scharf in die Tiefe gesehen, also in den Raum hinein. Das ist der eine Faktor. Der ist es aber nicht alleine, sondern es kommt die Brennweite hinzu. Das heißt, wie viel Millimeter hat mein Objektiv? Mache ich das Ganze, wie du vorhin gesagt hast, du hast ein 17 mm Objektiv. Jetzt kannst du ein 17mm Objektiv nehmen, hast eine Blende von, sagen wir mal, 3,5 und trotzdem ist alles scharf oder zumindest fast alles scharf. Und das hängt einfach damit zusammen, dass man auch wieder in der Regel sagen kann, je kürzer die Brennweite ist, also je weitwinkliger das Objektiv ist, desto höher ist die Schärfentiefe, das heißt, desto mehr wird räumlich gesehen scharf abgebildet. Will ich also eine geringe Schärfentiefe haben, dann muss ich in den Telebereich reingehen. Das heißt, ich fange an vielleicht mit 80 mm, 100 mm. Und wenn man es dann richtig auf die Spitze treibt und man nimmt ein 300 oder gar ein 500 mm Objektiv, und jetzt nehmen wir wieder das Beispiel, ich stelle dich vor mich auf die Wiese, ich nehme jetzt so eine richtige Teletüte in die Hand, so ein 500 mm Teil, und halt auf dich drauf. Das Ding hat jetzt gar keine Offenblende von 1,4. Weil die Dinger sind, weiß gar nicht, ob es sowas überhaupt gibt, aber selbst wenn sie 2,8 haben, sind sie für mich unerschwinglich teuer. Wir reden hier von Tausenden von Euro. Wir reden von Tausenden. Das kann also auch in den 5- oder 6-stelligen Bereich gehen. Je nachdem, was man da so will. Also so richtige Sportfotografen, die dann von weitem. Die man so am Spielfeld ran sieht häufig oder bei Olympiade oder sowas. Die haben so riesen weiße Tüten vorne dran, diese Objektive, diese riesen Dinger. Die kosten richtig Schweinegeld. Aber ich nehme an, ich habe irgendwas Bezahlbares und habe eine Offenblende von, sagen wir mal, 4. Also habe ich Blende 4, habe jetzt aber 500 mm. Und das bedeutet, ich habe wieder das Problem, deine Nasenspitze ist scharf und deine Ohren sind unter Umständen schon richtig unscharf. Das heißt, eine lange Brennweite verringert die Tiefenschärfe. Ganz genau. Je länger die Brennweite, desto weniger Schärfentiefe. Genau. Das heißt, du kannst die fehlende Offenblende durchaus mit Brennweite kompensieren. Mhm. Kann funktionieren. Und der dritte entscheidende Faktor ist die Entfernung. Das heißt, wenn ich jetzt wieder dich genommen, vor mir auf der Wiese, wie dicht bin ich denn jetzt an dir dran? Wenn ich jetzt mein 300 mm Objektiv nehme mit Blende 4 und ich stehe in einem Abstand, sagen wir mal, von 5 Metern vor dir, also relativ dicht dran, dann habe ich dieses ganz krasse Problem. Nasenspitze scharf, Ohren sind unscharf. Kann ja gewollt sein. Also man hat dann richtig einen sehr, sehr unscharfen Hintergrund. Toller Effekt. Wenn ich jetzt aber weiter zurückgehe und ich habe jetzt eine Entfernung von, sagen wir mal, 50 Metern oder 100 Metern, dann ist schon wieder der ganze Kopf scharf und sogar noch ein bisschen von der Wiese davor und dahinter. Das heißt, je geringer die Distanz zu dem Objekt wird, desto geringer ist auch die Schärfentiefe. Kann man also so sagen. Das heißt, da darf man jetzt nicht enttäuscht sein, wenn man jetzt sagt, ja, aber ich habe doch jetzt hier ein richtig teures Objektiv gekauft, 300 mm mit einer Offenblende von 2,8. Da muss ich doch jetzt eigentlich den Kirchturm in der Stadt fotografieren können und die Wolken dahinter müssen richtig unscharf sein. Dem ist natürlich nicht so. Außer ich komme auf sehr, sehr kurze Distanz an den Kirchturm ran. Mhm. Also diese drei Punkte, die spielen immer zusammen. Und das ist ganz wichtig. Dazu möchte ich jetzt noch kurz eine Website nennen, weil das kann man nämlich, also es ist ein bisschen schwierig, das sich vorzustellen, aber es gibt eine Website auf Englisch, die heißt dofmaster.com, dofmaster.com, das kommt daher, DOF, Depth of Field, das ist Schärfentiefe auf Englisch. Und geht da mal hin, da gibt's einen Online Depth of Field Calculator. Da kann man einfach mal eingeben, was man für eine Kamera hat, welche Brennweite, welche Blende, wie weit das Subjekt von der Kamera entfernt ist. Und dann sagt der einem, welche Schärfentiefe man da hat. Ich mache das jetzt gerade mal 300 mm, Blende 2,8 und dann machen wir das mal 10 Meter weg. Jawohl. Und dann sage ich hier Calculate. So, und dann haben wir einen Schärfenbereich, der beginnt bei 9,91 Meter und hört bei 10 Meter und 1 Zentimeter auf. Das heißt, wir haben hier 10 Zentimeter Schärfe. Jawohl. Und jetzt gehen wir mal mit dem gleichen Ding. Den Kopf schon gar nicht mehr so drauf. Genau, jetzt gehen wir mal mit diesen gleichen Einstellungen. 300 mm Brennweite, 2,8 Blende auf 1 Meter ran. Mhm. Und dann, das muss ich hier auf Zentimeter umstellen. Nee, da kann der schon, da sagt der, die Schärfe fängt bei 1 Zentimeter an und hört bei 1 Zentimeter auf. Also ja, okay. Und da haben wir also wirklich irgendwo im Millimeterbereich bloß noch Schärfe. Also je näher wir rankommen, oder jetzt mal im Vergleich, aus diesen 300 Millimetern machen wir jetzt mal. Machen wir ein 500 draus. Das ist noch weniger an Schärfentiefe. Machen wir ein 100er, machen wir es mal ein bisschen. Oder eine andere Richtung. Weiter auf, 100 Millimeter, 2,8, Blende, auch wieder. Ein Meter entfernt. So, und dann haben wir plötzlich 99 Zentimeter, wo die Schärfe beginnt, und 1 Meter, 1 Zentimeter, wo sie aufhört. Also da wird es dann wieder ein bisschen. Da haben wir so größer. 2 Zentimeter, habe ich das gerade richtig? Richtig, das sind dann 2 Zentimeter. Statt ein paar Millimeter. Und 2 Zentimeter, also wenn ich mal meine Nase anschaue und dann entsprechend die Entfernung zu den Ohren, Das sind doch deutlich mehr als 2 Zentimeter. Mhm. Also da könnt ihr das euch online anschauen. Da kann man auch, glaube ich, was gratis als Programm für Windows runterladen. Aber das sind auch so Übungen, wo man wirklich sagen kann, das sollte man machen. Also wenn man sich jetzt eine Kamera angeschafft hat, gerade jetzt bei diesen Spiegelreflexgeräten, wo man unheimlich viel Spielraum mit diesen Dingen hat, dann sollte man sich sein Objektiv schnappen, sollte einfach mal ja entweder rausgehen oder man macht es drin im Zimmer und draußen hat man natürlich größere Entfernung und sollte einfach mal, wie du schon mal gesagt hast, eine feste Brennweite einstellen und dann rumspielen. Einfach mal die Blende zumachen, gucken, was passiert. 10 Schritte rangehen, gucken, was passiert. Genau, letztendlich, je besser man seine Ausrüstung kennt und je besser man weiß, bei welchen Situationen was für Bilder zu erwarten sind, desto sicherer kann man dann mit dem ganzen Zeug auch umgehen. Ganz wenn dann genau. plötzlich mal jemand kommt und sagt, kannst du meine Hochzeit fotografieren? Oh, schwieriges Thema. Ja, ja. Nee, also man sollte einfach sein Werkzeug kennen, sag ich mal. Genau. Das. Jetzt kommt sogar noch ein 4. Faktor hinzu. Den habe ich allerdings extra ausgeklammert, weil das sind immer so die Diskussionen. Ich behaupte ja, dass ein Bild gar nicht unterschiedlich scharf oder weniger mehr oder weniger scharf ist in der Schärfentiefe, abhängig von dem Sensor. Nun gibt es aber die anderen, die sagen, wenn ich einen kleineren Sensor habe, also es gibt ja diese APS-Sensoren in diesen Konsumerspiegelreflexgeräten, in den Profis ist es ja das Kleinbildformat. Nun sagen die Leute, ja, aber mit dem kleineren Sensor hast du auch eine höhere Schärfentiefe, du kannst nicht so viel mit rumspielen. Ich behaupte, das stimmt nicht. Da habe ich aber schon ganz kontroverse Diskussionen ausgelöst, weil da gibt es immer das Missverständnis. Auf dem kleineren Sensor hat man ja auch nur einen Ausschnitt von dem großen Bild. Und wenn man jetzt denselben Ausschnitt auf beiden Sensoren haben wollte, dann muss man ja mit dem kleineren Sensor weiter zurückgehen, also eine größere Entfernung nehmen. Richtig. Und mit der größeren Entfernung, haben wir ja gerade gelernt, habe ich auch wieder eine höhere Schärfentiefe. Aha. Insofern stimmt die Aussage ja. Wenn ich jetzt aber am selben Standpunkt stehe, also vom selben Ort, dasselbe Motiv mit demselben Objektiv und denselben Einstellungen knipse, dann habe ich auf dem großen Sensor natürlich mehr von diesem Motiv als auf dem kleineren Sensor. Da sehe ich nur einen Ausschnitt davon. Aber beide haben dieselbe Schärfentiefe. Ich sehe halt nur einen anderen Ausschnitt aus dem Bild. Das ist so eine kontroverse Diskussion. Also je nachdem, wie man es, von welcher Richtung man es betrachtet. Ich betrachte es da eher von der technischen Seite. Wenn man es von der künstlerischen Seite betrachtet, dann stimmt es. Je kleiner der Sensor ist, desto geringer ist die Schärfentiefe, weil einfach man mit dem Abstand wachsen muss oder man muss mit der Brennweite runtergehen. Das ist das, was die Kompakten machen. Kleiner Sensor, aber nur 6 mm, ergo hohe Schärfentiefe. Mir schwirrt der Kopf. Ja, ja, das ist völlig der Hammer. Also wer da Fragen hat, ich erkläre das gerne. Na gut. Ja, und dann kommt noch hinzu der Abstand zum Bild. Ja, jetzt machst du ein schönes Poster an die Wand und stellst dich mit der Nasenspitze ran, dann sieht der Baum im Hintergrund tatsächlich unscharf aus. Gehst aber 10 Meter weg, guckst das Bild an, sieht er wieder scharf aus, weil das Auge ja auch nur eine gewisse Auflösung hat. Ja. Das sind alles so Sachen, aber ich denke, wichtig sind die 3 Faktoren: Blende, Brennweite, Entfernung. Gut. So, dann hatten wir jetzt als erstes Thema was Technologisches, als zweites Thema was zum Thema Fotografiertechnik und jetzt gehen wir noch ein bisschen in die Bildkomposition. In die Gestaltung. Rein. Gestaltung. Genau. Und das ist glaube ich, wieder was, wo wir jetzt hoffentlich wieder ein paar Hörer, die sich jetzt ausgeklingt haben, wieder an Bord holen. Heieiei, wir zwei Technikköpfe, das ist unglaublich. Nee, also das Thema, was wir schon mal hatten, ist der Vordergrund-Hintergrund. Da haben wir jetzt den Hintergrund und der kann stören, kann im genau. Weg sein. Ach, da haben wir mit der Zipfelmütze drüber die gesprochen. Zipfelmütze, ich erinnere genau, mich. Genau. Zipfelmütz-Prinzip. In der vierten Sendung. Und genau, das Problem ist ja, ich meine, jetzt hast du so eine Zipfelmütze, ist ja alles schön, aber jetzt kriegst du den Hintergrund nun absolut nicht weg, weil die Situation ist jetzt halt ja, wie sie ist. Du bist jetzt auf dem Marktplatz oder gehst durch eine alte Stadt. Wie willst du den Hintergrund wegmachen? Kannst ja jetzt nicht jemanden sagen, roll mal schnell die Häuser zur Seite. Ja. Ist die Frage, kann ich den Hintergrund, den ich habe, kann ich den nicht irgendwie sinnvoll verwenden, also ihn irgendwie mit ins Bild einbeziehen? Aber natürlich. Ich denke, das sollte eigentlich bei jedem Bild sogar der Fall sein, dass man den Hintergrund mit einbezieht oder zumindest sich sehr bewusst ist, was da im Hintergrund abgeht. Ja, was wofür man natürlich Hintergrund oder auch einfach andere Dinge im Bild benutzen kann, ist als Rahmen. Also stell dir vor, du fotografierst eine Person, die vor einem Fenster sitzt. Mhm. Da hast du dann, kannst du zum Beispiel das Fenster als optischen Rahmen in dieses Bild einbeziehen. Der gibt dann dem Subjekt Halt. Oder okay. stell dir vor, jemand steht zwischen zwei Bäumen, die von oben noch ein bisschen drüber wachsen. Dann hast du so von drei Seiten irgendwie dein Subjekt eingerahmt. Und das kann schon richtig helfen, auch den Blick zu leiten in eine Richtung und einem Subjekt einen Halt zu geben. Das stimmt. Also jetzt, wo du es sagst, ich habe mal in Edinburgh, oder wie der Engländer ja sagt, oder der Schotte, Entschuldigung, um Gottes Willen, wie der Schotte sagt, Edinburgh, habe ich es ungefähr richtig ausgesprochen? Oh, das fragst du die Schotten dann am besten. Genau, da habe ich gestanden oben, die haben ja so ein, das ist wunderbar, also fahrt unbedingt mal hin, da nach Edinburgh, kann ich nur empfehlen. Die haben da so eine ganz alte Festung, so eine Burg oben, eben die Edinburgh. Und da habe ich ein Foto gemacht auf die Stadt durch das Tor von der Burg. Oi, und habe das Tor noch quasi als Vordergrund dann aber, so als Rahmen dann von der Kirche, von der Stadt und so. Das kommt ziemlich gut. Ja, und dieser Rahmen muss dann auch nicht, also Rahmen ist immer so auf allen Seiten, das muss natürlich nicht sein. Das kann auch sein, dass nur ein Teil der Person oder des Subjekts in dem Augenblick eingerahmt wird. Aber damit muss man einfach mal spielen. Und ja, solche Dinge dann einfach mit einsetzen. Ich habe ein Bild gemacht in Hamburg, im alten Rathaus in Hamburg. Da gibt es einen Innenhof und da ist eine Statue, das ist ein Brunnen und auf dem Brunnen ist eine Statue, die irgendwie aus irgendeinem Gefäß Wasser schüttet. Mhm. Und da habe ich dann ein Bild gemacht von schräg unten und habe im Hintergrund zwei dieser Türme von diesem Rathaus genommen und habe die rechts und links von dieser Statue positioniert. Die rahmen dann im Hintergrund quasi diese Statue im Vordergrund ein. Und das ist eines der Bilder, auf das ich heute noch sehr, sehr stolz bin, weil es wirklich mit diesem Rahmen richtig gut funktioniert hat. Ja, das sind so die Momente, wo man sagt, endlich habe ich mal auf den Hintergrund geguckt und konnte ihn auch wirklich so benutzen, wie man sich das vorgestellt hat. Ne? Genau. Das ist so dieser Aha-Effekt dann hinterher. Ja. Ja. Oh, das war's. Heute mal wieder eine kurze Show, nachdem wir letztes Mal dann doch, glaube ich, ein bisschen überzogen haben. Aber nur ein bisschen. Habe die Sendeleitung schon angeklopft. Na gut, dann würde ich sagen, das war's mal wieder für heute. Genau, vergesst nicht, uns Feedback zu geben. Das könnt ihr tun per E-Mail, wie schon gesagt, an info@happyshooting.de oder in der Kommentarfunktion auf der Webseite www.happyshooting.de, wo ihr auch Sprachnachrichten aufnehmen könnt. Einfach da rechts auf so einen Aufnehmen-Button klicken und einfach lossprechen. Ja, und wir brauchen aber, glaube ich, auch dafür. Mal, man braucht ein Mikro. Ja, das stimmt, sonst ist die Aufnahme so ruhig. Ja, okay. Ja, wir sind gerne sehr schlau. Ja. Ja, ach so, was wollte ich sagen? Bei podstar.de sind wir auch zu finden unter Happy Shooting. Da könnt ihr uns auch kommentieren und bewerten mit Sternchen. Ja, wie auch immer. Wir freuen uns. Ja, und wie? Also, dann bringen wir das jetzt wieder zum üblichen Ende. Irgendwas zum Ende, genau. Alles klar, 3, 2, 1. Happy Shooting! Ja, du. Ach, ja, Mensch, dann haben wir's. War doch ganz knuffig, oder? Jo. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich breche nur gerade mal. Gut, dann breche ich hier auch mal.